Ja, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen, dass ihr uns eingeladen habt zu diesem Buch. Wir waren bisher schon viel unterwegs. In Dresden waren wir noch nicht. Deswegen ist das, ja, freuen wir uns darüber, hier zu sein. Genau, also wir freuen uns ebenso, die Veranstaltungsreihe zur Kritik der zur Kritik realsozialistischer Zustände zu eröffnen und euch so einen Input zu geben, im Endeffekt über Antifa in der DDR, ja, also die Anfänge der Antifa-Bewegung im Osten. Das werde zum einen ich tun. Und an meiner Seite sitzt Dietmar, der hat einen Artikel mitgeschrieben in dem Buch. Und das wird sozusagen der Hauptpart sein. Da geht es halt, das Thema seines Artikels ist feindlich-negative Antifa oder vom Missverhältnis des staatsoffiziellen Antifaschismus der DDR zum unabhängigen Antifaschismus ihrer letzten Generation. Darauf werden wir den Schwerpunkt legen. Ich werde am Anfang kurz das Buch vorstellen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute gekommen sind, weil sie irgendwie allgemein was wissen wollen zu, wie ist eigentlich die Antifa im Osten entstanden und wie das Buch entstanden ist, was wir für Ideen dazu hatten, was die Schwerpunkte sind. Und am Ende werde ich noch ein paar Thesen aufwerfen, die sich in den letzten Monaten ergeben haben, seit das Buch herausgekommen ist, in Diskussionen, auf den Veranstaltungen, die wir so in dem Buch jetzt noch nicht irgendwie zusammenziehen konnten. Aber die werden auch Thema sein auf einer Tagung in Potsdam, die wir gerade gemeinsam mit den Autorinnen und Aktiven von damals und von heute planen. Die wird am 1. und 2. Dezember in Potsdam stattfinden. Wir freuen uns, wenn da besonders aus dem Osten viele Aktive von damals und heute hinkommen. Da wollen wir sowohl über das Buch sprechen, als auch aktuelle Themen ja, beleuchten, also einen Blick zurückwerfen und ins Heute und in die Zukunft. Genau, die Werbung dafür wird in den nächsten Wochen rausgehen und dann ja, an üblichen Stellen erscheinen. In die Media, nicht links unten, aber bei In die Media. Und InfoRiot und ja, in Dresden bei bestimmt AdMe, wie die heißt, die Website? Ja, ne? Genau. Genau, also davon werdet ihr hören. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt. Noch eine kurze organisatorische Sache. Wir müssen um 9 hier fertig sein. Ich werde so eine 20 Minuten sprechen. Dann werde ich an Dietmar übergeben, bis um 8:30. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit für Diskussionen. Also wenn ihr Fragen habt und die brennen euch total in den Nägeln, könnt ihr die natürlich auch stellen, aber wir haben auf jeden Fall noch eine halbe Stunde Diskussion mit eingeplant. Genau, wir haben auch Bücher mitgebracht, die seht ihr hier vorne. Leider müssen wir den vollen Preis nehmen für die Bücher, denn wir haben noch relativ viel Druckkosten zu schultern. Und da wir nur zwei Herausgebende sind, genau, freuen wir uns, wenn ihr die Bücher kauft. Die kosten hier 20 Euro und sind noch die von der ersten Auflage oder von der zweiten schon? Kann sein, dass es schon die zweite Auflage ist. Genau. Gut. Also das Buch hat Christine und ich, Benjamin, herausgegeben. Und der Anlass dafür war eigentlich, dass wir mehrere so ja, Momente hatten, okay, was ist eigentlich, wir haben darüber nachgedacht, was ist eigentlich die Antifa im Osten? Und auch aus unserem eigenen Erleben heraus. Ja, es sind viele Bücher herausgegeben worden, einmal bei Theorie.org im Schmetterling Verlag zu Antifa, dann eine der bekanntesten und ein zweites Buch von Bernd Langer zur Geschichte der Antifa. Und da ist uns aufgefallen, dass sehr viel interessante Sachen, auf jeden Fall auch über politische Debatten, über Ausrichtungen, über Konzepte geschrieben wurde. Aber was nicht vorgekommen ist, war der Osten. Und dann haben wir bei uns auch überlegt, ja, das kommt nicht vor und wie haben wir das eigentlich erlebt? Und dann gab es zum Beispiel so Begriffe wie K-Gruppen, ja, mit denen wir eigentlich früher nichts zu tun hatten oder auch der Begriff dann irgendwann aufgetaucht ist. Oder die 68er-Generation. Also ich aus meinem Umfeld kenne wenige aus der 68er-Generation. Wenn, dann sind es Genossen, die aus dem Westen in den Osten gezogen sind. Und zum Beispiel auch wenige ältere Aktive. Also meistens, zumindest kenne ich das aus meinem Umfeld und bei Christine war das auch so, erscheint dass oft Jugendliche oder ja, Leute noch um die 30 irgendwie in Antifa-Gruppen unterwegs waren oder sehr oft wie auch Jugend-Antifa-Gruppen gibt. Und deswegen haben wir uns dann mal auf die Suche gemacht, was das eigentlich bedeutet. Und genau, also ein Punkt war auch, gibt es eine Ost-West-Differenz? So, die haben wir auch, das wird im Buch jetzt nicht explizit aufgearbeitet, aber das ist natürlich der Anlass, ja, also müssen wir überhaupt über den Osten schreiben? Und dann ist uns halt aufgefallen, okay, es gibt halt diese Publikationslücke, so, da gibt es halt wenig Literatur zu und wenn dann versprengt, zum Beispiel auch eine Website, auf die wird Dietmar nachher noch hinweisen. Und auf der anderen Seite, zum Beispiel dieses Theorie.org Buch, das ist auch eine wissenschaftliche Arbeit gewesen, dazu gibt es halt auch wenig Auseinandersetzungen. Und allgemein gibt's wird über Antifa wenig aus dem wissenschaftlichen Blick geschrieben. Wenn dann von irgendwelchen hier Backes und so weiter, die Extremisten. Genau, also aus einer solidarisch-wissenschaftlichen Perspektive gibt es da ziemlich wenig. Und auch aus der Bewegung. Deswegen war unser Ansatz, dass wir sagen, okay, wir versuchen so eine öffentliche, also auf einer Seite uns aus der Bewegung heraus, ja, als Selbstengagierte, damit zu befassen, auf der anderen Seite aber auch aus so einem Ansatz der öffentlichen Sozialforschung daran zu gehen. Sprich, wir versuchen einen Link herzustellen zwischen unseren politischen Themen, ja, die Bewegung prägen, die Bewegung mit sich rumtragen, also sei das irgendwelche Nazi-Aufmärsche, sei das irgendwie G20 zum Beispiel auch. Und dazu schauen wir uns an, okay, womit beschäftigt sich die Antifa und was heißt das eigentlich? Genau, und dieses solidarische Forschen haben wir so versucht aufzuarbeiten, dass wir einerseits das Handeln der Bewegung würdigen, ja, dass wir so eine Art Aufriss machen, okay, was passiert hier eigentlich? Und auf der anderen Seite auch mehr Perspektiven reingeben, also sprich sagen, aus allen möglichen Bereichen, was halt Engagierte im Osten im Antifa-Bereich machen, versuchen zu vereinen. So, das schafft man natürlich nicht auf 200 Seiten, aber es ist auf jeden Fall ein Ansatz. Und diese ja, breite Bestandsaufnahme haben wir ganz bewusst nicht als so eine politische Einschätzung formuliert. Wir wollten jetzt nicht sagen, okay, die Antifa ist gescheitert oder die Antifa ist total erfolgreich, die hat das toll gemacht oder die hat es schlecht gemacht, sondern wir haben uns dafür entschieden, dieses Buch in drei Bereiche zu splitten. Nämlich auf der einen Seite haben wir Zeitzeuginnen zu Wort kommen lassen, die Ende der 80er aktiv waren, zum Beispiel Dietmar. Auf der anderen Seite Aktivistinnen, die später dazugekommen sind und heute sozusagen, also die Geschichte sozusagen nur aus Erzählungen kennen, nicht selbst erlebt haben. Und auch Wissenschaftlerinnen, die ja, solidarisch sich mit der Szene befassen wollen. Und thematisch ist es, einmal die Geschichte aufzuschreiben, wie ist das entstanden. Und ein zweiter wichtiger Punkt, der liegt mir ganz sehr am Herzen, zu schauen, okay, wieso werden Leute eigentlich aktiv? Ja, wieso werde ich Antifa? Wieso engagiere ich mich gegen Nazis? Und das explizit gegenüberzustellen gegen gesellschaftliche Zustände. Ja? Also das gesellschaftliche Kontext ist das eine, aber wir alle hier handeln ja, weil wir Gründe haben dafür, dass wir irgendwie politisch etwas, dass uns etwas aufstößt, dass wir betroffen sind, ja? Dass wir uns engagieren wollen, dass wir Probleme haben mit unserer Umwelt. Und der dritte Teil im Buch, die sind auch so gegliedert, sind so praktisch-politische Themen. Ja? Und Handlungsfelder. Also das ist dann sowas wie Bildungsarbeit, Erinnerungsarbeit, feministische Perspektiven, die Antideutschen in Ostdeutschland oder das gemeinsame Handeln mit der Zivilgesellschaft oder auch nicht. Ein paar Worte zur Buchentstehung. Wir haben damit angefangen, Autorinnen zu suchen und sind erstmal auf große Skepsis gestoßen, von wegen, wollt ihr jetzt über uns schreiben? Wir sind ja keine Meerschweinchen auf dem Seziertisch. Am Anfang waren wir so ein bisschen erschrocken, okay, ist das alles falsch, was wir tun? Und das tolle Erlebnis daran war am Ende, dass wir durch diese Diskussion dieses Buch in dieser Form geschafft haben, irgendwie herauszubringen und auch unterschiedliche Autorinnen zusammenzubringen. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Stärke, die im Endeffekt, also wir legen uns halt wenig fest dadurch und auf der anderen Seite ist halt der Vorteil daran, dass wir sagen, okay, wir können erstmal ganz in der Breite schauen, was Antifa heißt und dann können sich in den nächsten Monaten, Jahren da auch noch neue Projekte rausentwickeln. Und was halt auch im Endeffekt jetzt hier in dem Buch zu sehen ist, dass einige Regionen mehr vorkommen und andere weniger. Also ganz besonders Brandenburg, Berlin ist halt vertreten. Das liegt nicht daran, dass wir unbedingt nur Brandenburg und Berlin uns anschauen wollten. Also es kommen alle Bundesländer vor und auch viele Städte, zum Beispiel auch Dresden, Halle, Mecklenburg-Vorpommern. Aber ja. Nein, also es ist halt nicht nur so eine Berlin-Zentrierung. Aber uns haben halt teilweise auch die Autorinnen gefehlt, die dazu schreiben wollten. Und das wünschen wir uns natürlich für die Zukunft, wenn es eine Fortsetzung geben sollte, dass wir durch dieses Buch und durch diese Veranstaltung ein größeres Interesse wecken. Und dann auch durch die Tagung. Die Tagung soll natürlich auch eine Grundlage. Die Tagung ist auch wichtig, dass ihr als sächsische Antifas da hinkommt und euch das anhört und euch an dieser Diskussion beteiligt. Auch die alten Antifas aus der Region da hinkommen, das ist total wichtig. Wenn, sonst wird es ein Berlin-Brandenburg zentriertes Teil und das wollen wir ja gar nicht. Und ein Aufschlag hat jetzt zum Beispiel die Analyse und Kritik gemacht, die anlässlich dieses Buchs Interviews geführt hat mit Genossinnen und Genossen aus Rostock. Überschrift ist Antifa, wir waren auch noch vieles anderes und haben Gespräche geführt, wie sie denn, was ihr Blick auf den Osten ist. Und darum geht es uns eigentlich. Ja? Also dass halt wir darüber diskutieren und schauen, was war eigentlich mein Anlass und was habe ich einen Blick darauf und nicht darum zu sagen, okay, wir sind alle gescheitert oder wir sind alle total toll. Genau, also sehr zu empfehlen, dieses Interview. Genau, ein paar zentrale Momente aus dem Buch, was wir auch während der Entstehung des Sammelbandes, ja, was uns da aufgefallen ist. So ein bisschen Thesen, ich mache das ein bisschen stenografisch. Genau, also das halt ein ganz zentrales Moment war, dass es besetzte Häuser in Ostdeutschland gab, die eine große Infrastruktur gegeben haben, ohne die sozusagen so eine Verfestigung von der Bewegung gar nicht möglich gewesen wäre. Es gab zwar auch große Kämpfe und es mussten auch Häuser zumachen, weil sie von Nazi-Angriffen betroffen waren, die sie nicht mehr aushalten konnten, oder sie wurden geschlossen von den Kommunen oder von irgendwelchen Investoren rausgehauen. Und dass es diese besetzten Häuser, also Beispiel in Potsdam gibt es, das wusste ich zum Beispiel früher auch nicht, sehr viele besetzte Häuser. In Leipzig, Dresden auch eine große Alternativleben, das ist ja auch so ein Link, ja, also eine Alternativkultur und Antifa, das haben wir auch damit rausgezogen. Und dieses Alternativleben geht darüber auch noch hinaus. Ja, also wenn man irgendwie, der Osten ist irgendwie braun und da gibt es gar keine Engagierten, dass das einfach nicht stimmt. Und es gab so Beispiele wie der Oderbruch, ja, von dem denkt man das auch nicht, oder von Hittensee oder zum Beispiel in Thüringen gibt es so die Saale-Dörfer südlich von Jena und Weimar, wo sich, oder auch in Sachsen gibt es sehr viele Projekte, ne, in den kleinen Städten, die gar nicht so wahrgenommen werden außerhalb, die aber eine ganz große Bedeutung haben dafür, dass halt Antifa oder Subkultur, ja, also eine antifaschistische oder antirassistische Subkultur, dass die da auch leben kann und sich auch verwirklichen kann. Und ihre eigene Lebenswelt auch, ja, sagen, verwirklichen kann. Der zweite Punkt war auf der anderen Seite eine immense Bedrohungslage, die sich seit den 90ern durchzieht. Das kann man dann halt mehr oder weniger sagen, okay, es gibt jetzt irgendwann, man ist nicht mehr tagtäglich vielleicht heutzutage von Angriffen bedroht in einigen Gegenden oder in Großstädten. Aber diese Bedrohungslage ist merklich eine andere als in Westdeutschland und öfter anzutreffen in der Breite und auch intensiver. Und das ist, dass die Zivilgesellschaft an vielen Punkten fehlt und auch ja, weniger einen Zugang ermöglicht, ja, also sagen Bündnisarbeit. Und auf der anderen Seite es aber auch viele gibt, die sich durch diese Bedrohungslage und eine fehlende Zivilgesellschaft politisieren. Ja, also die dann sozusagen in prekären, also gesellschaftspolitisch prekären Gegenden dann aktiv werden. Und was uns nochmal zu dieser Ost-West-Differenz aufgefallen ist, dass bis heute ein gewisses Nichtverstehen der jeweiligen Positionen oder der jeweiligen Handlungs- und Denkweisen vorhanden ist. Also dass zum Beispiel die Antifas vom ostdeutschen Dorf mit der Attitüde der Großstadt-Antifas aus Hamburg wenig anfangen können oder umgekehrt, auch mit den Problemen oder den Anlässen. Und das, genau, also diese gewisse eine Nicht-Anerkennung, ja, des Lebens, der Lebenswelt oder des Lebens, der Umgebung und wie man damit umgeht. Und dass es in gewisser Weise auch so eine Konkurrenz gibt, wie wer jetzt irgendwie der, die Bessere ist in dem ganzen Spiel. Kurz was zur Entstehung. Ich gehe erstmal zu den Thesen, dann gehe ich zur kurzen Entstehung der Ost-Antifa. Wir haben dann 4 Thesen heraus, so rauskristallisiert zu dem Buch, die sich in den Beiträgen wiederfinden. Und zwar gibt es, was wir auch oft angetroffen haben, viele Brüche. Also sowohl, dass halt Leute sagen, okay, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich ziehe weg. Oder dass sich Gruppen auflösen und wieder neue bilden. Also es gibt so eine gewisse geringe Kontinuität, was aber nicht heißt, dass es sagen, keine Antifa gibt, sondern es wird immer wieder neu aufgerollt, es gibt wieder neue Anlässe. Und das dann sozusagen vom Persönlichen bis ins Politische, das bewegt sich immer hin und her. Dann zweitens haben wir auch gesehen, dass Antifa oftmals so eine Subkultur eher darstellt oder eine Jugendsubkultur. Und wir jetzt halt weniger Ältere sind, die sich halt in organisatorisch seit den 60er, 70er Jahren gewachsenen Verbindungen wiederfinden oder gefestigt haben. Und ein weiterer Punkt ist, dass Antifa mehr als nur gegen Nazis ist. Und zwar nicht in dem Sinne, wie wir jetzt diese Parole kennen, okay, ne, also es geht ja nicht nur um Neonazis auf der Straße, sondern diese Gesellschaft ist das Problem, worum es eigentlich geht. Sondern in erster Linie geht es auch erstmal darum, okay, unsere Häuser sind politisch, die sind auch antifaschistisch. Und wir machen auch ganz andere Themen, also zum Beispiel Umweltthemen oder es geht zum Beispiel um vegan Leben oder sich in Konzerten zu verwirklichen oder ja genau, zum Beispiel Musik zu machen. Und dass das sozusagen alles auch rahmt, okay, ich bewege mich halt in einem Bereich, der halt Angriffen und ausgeliefert ist in gewissen Teilen und deswegen muss ich mich antifaschistisch positionieren oder ich will mich auch antifaschistisch positionieren. Und viertens, der Punkt, dass sich vielleicht Symbolik und Handlungsweisen zwischen Ost und West angeglichen haben, also zum Beispiel das Antifa-Logo, ja, was halt irgendwie überall präsent ist, oder Demokultur, ja, das ist halt, also wie man halt irgendwie auf der Straße auftritt, oder auch Öffentlichkeitsarbeit. So, ist eigentlich ziemlich, ziemlich ähnlich. Und gleichzeitig sind die Handlungsanlässe andere, also das ist halt im Osten immer noch öfter so ist, dass man halt durch Angriffe sich politisiert und nicht halt, weil zum Beispiel diese antifaschistische Gruppe oder 3 antifaschistische Gruppen gibt, die ich irgendwie kennenlerne und deswegen finde ich das ganz interessant, was die für eine Theorie rezipieren oder irgendwelche Großbündnissen mich anschließe oder sowas wie revolutionärer Antifaschismus als Grundkonzept. Das haben wir nicht gefunden, das halt sozusagen dass der Anlass war von wegen, okay, ich will einen revolutionären Antifaschismus in die Gesellschaft tragen, deswegen gehe ich jetzt in eine Gruppe. Genau, also diese Handlungsweisen sind ähnlich und gleichzeitig gleichzeitig sind die Anlässe immer noch andere aufgrund der Gesellschaftlichkeit. Und dieser Anlass war ein ähnlicher 1987, als das Konzert von Element of Crime und die Firma in der Zionskirche in Berlin überfallen wurde am 17. Oktober. Dass sich die Besucherinnen von damals zusammengesetzt haben und überlegt haben, okay, was machen wir jetzt da eigentlich? Ja, also wir wurden hier gerade angegriffen und jetzt müssen wir aktiv werden. Daraufhin hat sich in Berlin die erste eine Antifa-Gruppe zusammengetan und davor gab es noch in Potsdam eine Gruppe, die am 5. und 6. November 1987, also 3 Wochen danach, in der Stadt plakatiert haben, Achtung Neonazis auch in der DDR. Das ist zum Beispiel das Buchcover. Ich habe dazu. Genau, mach mal. Dieses Buchcover ist dieser Bilderrahmen von damals. Damals wurden die Plakate noch mit Teer an die Wände gepappt. Und dieser Bilderrahmen ist bis heute da zu sehen. Also der hat die letzten 30 Jahre überstanden, trotz Restauration dieses Gebäudes. Frag mich, wie das ist das Flugblatt. Dieses Flugblatt wurde verklebt. Also das ist das. Und das war sozusagen da drin, in dem Rahmen. Und das sind sozusagen, kommt außer von MFS-Akten von Potsdamer Aktivistinnen, die dann nach 90 ihre MFS-Akten und dort her sind. Das sind die Fotos von den Stellen, wo das in Potsdam geklebt wurde. Ich scroll das mal so ein bisschen durch. Genau, also es gab dann in Potsdam und Berlin die ersten Gruppen, in Dresden auch. Und in Halle gab es auch eine Gruppe, die nannte sich Skinhead-Vernichtungskommando. Dazu muss man sagen, das ist sozusagen, also wir konnten das nicht hundertprozentig ergründen, ob es diese Gruppe wirklich gab. Es wurde auf jeden Fall über sie geredet. Also den Mythos gibt es auf jeden Fall. Und das sollen halt vornehmlich Punker und linke Skinheads gewesen sein, die sich nur auf der Straße den Nazis entgegengestellt haben. Aus den Erzählungen. Und genau, und die Antifa-Gruppen haben sich in erster Linie damals zusammengefunden, um aufzuklären. Also es ging gar nicht mal, also das Skinhead-Vernichtungskommando war eine relative Ausnahme, wenn es denn gab. Sonst ging erstmal die Gesellschaft aufzuklären, ja, in der DDR, wo der Staatsantifaschismus herrscht, zu sagen, ey, hier gibt es auch Nazis. Und erst dann ist man dazu übergegangen, okay, wir müssen uns selbst verteidigen. Und von der Selbstverteidigung ging es dann weiter, zu sagen, okay, wir müssen eine Gegenwehr entwickeln, bis zu einer gewissen Gegenmacht. Also, dass die Nazis nicht mehr unsere Häuser angreifen können, sondern, dass wenn die sich überhaupt überlegen, unsere Häuser anzugreifen, sind wir schneller. Und dazu gibt es in dem Buch auch einen Artikel, und dann bin ich auch durch, von Christine und mir, von der aufgezwungenen Selbstverteidigung zur Gegenmacht, subjektive Militanzverständnisse in Zeiten des Umbruchs. Uns geht es da weniger darum zu sagen, okay, die Militanz war jetzt total erfolgreich und ist richtig oder falsch, sondern es geht darum zu sagen, okay, wieso entwickeln Aktive ein Handeln, ja, ein gewaltförmiges Handeln und das so zu ergründen, ja, also diese eigenen Gründe zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt offensiv den Nazis entgegen. So, dann gebe ich an Dietmar über. Er wird sich selber vorstellen. Okay. Ja, Taschen, so. Ja, echt krass viele Leute. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Bin ein bisschen aufgeregt. Bevor ich anfange, also erstmal cool, dass ich mal wieder in Dresden bin. So, ich habe so Ende der 80er und Anfang der 90er war ich schon oft in der Neustadt. Politisch, aber auch privat, persönlich so. Und ja, cool. Also es ist halt schon eine Weile her so und ja, krass cool. Und jetzt noch will ich noch was sagen. Also was mir eigentlich jetzt so ziemlich wichtig ist, so in der letzten Woche, also ihr könnt euch das denken, was jetzt kommt, das hat jetzt erstmal den Vortrag nichts zu tun, sondern ja, wir wissen ja alle, also die 27% in Sachsen letzten Sonntag, natürlich hat, also ich war da ein bisschen auch, also das hätte ich nicht gedacht so, ne, dass es dann halt so viel wird. Und ich glaube, dass also meine Leute da in Berlin, also mit denen ich so in der Regel zu tun habe, also da auch nicht mit gerechnet haben. Aber, und jetzt, was ich eigentlich sagen wollte, was mir dann eigentlich auch immer wieder so klar ist, ich sage, okay, es sind 27% in Sachsen, die AfD gewählt haben, aber es gibt immerhin 73%, die sie nicht gewählt haben und das ist eine Mehrheit und davon sind so um schlapp 30, die zumindest, wenn man die Grünen noch damit hinzuzieht und die Sozen vielleicht irgendwie auch versucht haben, also nicht rechts gewählt haben, so, und das ist ja dann auch schon mal eine Mehrheit, so, ne? Gegenüber den 27% Nazis. So. Also ich sag mal Nazis, also auch Nationalkonservative und keine Völkische oder so. Für mich sind das Nazis so. Das ist das eine und ich muss sagen, das Zweite, was ich sagen wollte, also ihr habt ja nun seit einer ganzen Weile mit dieser Pegida-Scheiße hier zu tun und ich finde es echt krass, dass ihr euch da auch also jeden Montag da den entgegenstellt und so und nur meine Hochachtung für die Leute, für euch und ja, nur Mut, weitermachen so, ne? Ihr seid die Guten, so. Das ist total wichtig, das zu sagen, weil, genau, und das der Grund ist, weil, und das ist auch, was mich total aufregt, also ich bin so ein kleiner Twitter-Junkie so und ich habe Letzte Woche habe ich einen Tweet, hat die Extra 3, diese Satire-Sendung Extra 3, so einen Spaß-Tweet getwittert, so Sachsen als Braun und so, möchte jemand haben, 1 Euro, so. Und darunter, das war ja dann, ist ja noch in Ordnung so, aber da, vielleicht so, aber darunter ging es dann ab, so, ne, so, das war schon echt übel, so, ja, die scheiß Ostler, und dann ging es dann die Ostphobien, dann gingen die Sachsenphobien los, also es nahm gar kein Ende, so, und das, also ich fand es einfach übel, ich fand es übel, und weil eben hier und ihr seid halt keine Nazis, so, und nicht alle Sachsen sind Nazis, so 27% sind Nazis, und ich finde das irgendwie beschissen, so dann halt alle über einen Kamm zu scheren, zu sagen, der Osten ist grundsätzlich braun und das sind alles irgendwelche Jammerlappen, die irgendwie undankbar sind und Delta und so weiter. Na, also das wollte ich erstmal vorausschicken und sagen, so, das ist, war mir wichtig. Sorry, so, das ist nicht moralisieren, so, aber wollte ich, also ich habe lange überlegt, ob ich das sage, aber jetzt, ja, so, jetzt ist es raus. Cool, so, also pass auf, ich sag mal, wer ich bin, so. Ich heiße Dietmar Wolf, ich bin schon ein bisschen älter, ich bin 1964 geboren in der DDR und komme aus einer kommunistischen Familie, normale DDR-Entwicklung, würde ich sagen, kommunistisch, weil mein Vater war in der SED und nicht in der DDR, und ich würde aber schon sagen, er war ein Kommunist, so, was man von den meisten, also von vielen SED-Leuten vielleicht nicht sagen sollte. Okay, alles drum und dran, egal. Ich bin seit 1987, war ich Mitglied in der, man sagt so, DDR-Opposition. Eigentlich heißt es ja Frieden, Umwelt und Menschenrechtsgruppen in der evangelischen Kirche der DDR. Das ist eigentlich so die korrekte Bezeichnung. Und dann kann man auch mal sagen, Friedensbewegung der DDR oder DDR-Opposition. Bürgerbewegung oder Bürgerrechtler ist eine Erfindung des Westens nach 90 und hat natürlich auch ein bestimmtes politisches Geschmäckle. Und Leute, die sich Bürgerrechtler nennen, immer jetzt selber, also die immer Mitstreiter von mir, die sich jetzt sozusagen Bürgerrechtler nennen, für die habe ich eigentlich nur noch Verachtung. So. Also ich gehörte also auch zu den Leuten innerhalb der DDR-Opposition, die, sagen wir mal, linke Ideen hatten, sozialistische Ideen, also auch für die DDR. Also wenn man davon ausgeht, dass die DDR kein sozialistischer Staat war, dann war ich in einer Opposition, die Sozialismus in der DDR schön gefunden hätte. So. Und dafür bin ich gewesen. Und genau. Und habe dann in der Wende, in der Umweltbibliothek, das ist eine anarchistische Gruppierung in Berlin gewesen, innerhalb der Oppositionsszene, eine Zeitung mitgegründet. Aus der Samizdat Oppositionszeitung Umweltblätter wurde 89 der Telegraph, die Zeitschrift Telegraph, die es jetzt immer noch gibt, in einer immer wieder wechselnden Redaktion. Ich bin von Anfang dabei. Da gibt es jetzt auch genau hier, wir haben 1998 eine Sondernummer rausgebracht, Braune Osten. Ich packe den jetzt eigentlich bei den Veranstaltungen, wenn ich dabei bin, mit dem Buch ist es immer mit dazu. Weil es ist, glaube ich, ein guter Part dazu, weil es da eben halt auch tatsächlich dann eher um Nazis geht, um Rassismus in der DDR, Antisemitismus in der DDR, woher kommen Nazis in der DDR und so weiter und so weiter. Also auch mein Thema da mit drin verarbeitet wird, also schon 98 und so, also egal. Und gut, so, das ist jetzt die Voraussetzung. Ich fange jetzt mal an, so, und ich werde es so machen. Ich habe hier einige Bilder, so, ich versuche so zu allem, was ich sage, immer so ein paar Bilder so reinzuschieben, so, und werde teilweise so ein bisschen aus der Lameng erzählen und teilweise werde ich versuchen, so Passagen aus meinem Text, aus dem Buch vorzulesen. Und genau, ich fange jetzt mal an. Die Maus geht hier nicht. Wo ist meine Maus? Okay. Okay, das können wir da so lassen, das ist in Ordnung. Die Frage, also Benny hat ja schon gesagt, also Zion, ne, hat Zion erwähnt, also Zion ist so der Startschuss für Initialzündung, kann man so sagen, ne, für antifaschistische Gruppen in der DDR. Zion war der Auslöser, sich zu entscheiden, nicht mehr auf den Staat zu hoffen oder sich auf die staatlichen Organe zu verlassen, sondern tatsächlich selbst antifaschistische Gruppen zu bilden und was gegen die Nazi zu machen, die Leute, die das gemacht haben, Nazis in ihrem Alltag erlebt haben, auch schon 87 immer in ihrem Alltag Repressionen und Stress mit Nazis hatten und das sozusagen als Triebfeder auch hatten, also Zion sozusagen das sich sozusagen zu organisieren, so auch so wie Benny das gesagt hat, genau. Die Frage dabei ist aber allerdings, die Nazis kommen ja nicht, die waren ja nicht vom Himmel gefallen. Im November 87, bumm, Nazis. Wo kommen die denn auf einmal her? Hoppla. So. Das ist ja nicht so gewesen, sondern es gibt ja natürlich eine Entwicklung. Die ersten rechten Skinheads sind auch, genau wie in Westdeutschland, 82, 83 in den Fußballstadien der DDR aufgetaucht. Also die Fans waren ja auch vorher schon in diesen Stadien, aber die haben sich dann halt sozusagen irgendwann mal also kenntlich rechts positioniert, auch durch Kleidung. Und man muss eigentlich noch weiter zurückgehen. Die Ursachen für Zion letztendlich muss man tatsächlich auch 1945 gucken. Also man muss so weit zurückgehen, tatsächlich. Das Ende des Dritten Reiches, die Niederschlagung des Hitlerfaschismus und der Beginn der Besatzung durch vier Siegermächte und was dann passiert. Und also ich mache das auch als Einleitung. Das ist jetzt ich werde jetzt was lesen, ich fange jetzt an mit Lesen. Das ist auch so meine Einleitung von meinem Text. Und ich mogel da noch jetzt aber noch was rein, weil ein Kollege von mir im Telegraph hat in dieser Ausgabe genau auch dazu einen sehr langen Text geschrieben. Da bediene ich mich auch in meiner Einleitung. Aber der hat noch eine Passage geschrieben, die ich da weggelassen habe, die eigentlich aber auch ziemlich wichtig ist. So. Und die schiebe ich da so vor und dann lese ich mal so ein bisschen mein Stück Einleitung. Und dann kommen wir auf so ein Grundsetting. Ne? Dann kann man auch sagen, okay, so. Ne? Vielleicht noch eine Sache. Ich habe 1999, 2000 die Möglichkeit gehabt, ein knappes Jahr in damals war es die Bürtler-Behörde, also die Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin, Akten zu lesen. Und ich habe dadurch auch die Möglichkeit gehabt, also es war dann auch mein Thema, Antifa, inwieweit die Stasi sozusagen Antifas unter Kontrolle, also hatten, also unsere Gruppen und aber auch Westberliner Antifas und so. Und und habe da das Glück gehabt, dadurch eine Menge Sachen auch rauszuziehen und so. Und beim Schreiben des Buches habe ich zum Anfang den Fehler gemacht, diese Stasi-Akten sozusagen als Beweis zu benutzen. Und gerade bei Potsdam zum Beispiel, also es geht da auch, das kommt später um einen inoffiziellen Mitarbeiter, der in der Potsdamer Antifa aktiv war. Es kommt da dann auch drin vor, es war dann so, dass ich dann sozusagen nach Aktenlage, also diesen IM, der, das ist durchaus kritisch, aber ich habe ihn nach Aktenlage vernichtet in meinem Text. Und als die Potsdamer Antifa-Gruppe, also dann meinen Text gelesen, weil ich habe ihn sie zum Lesen gegeben, die haben danach mich vernichtet. Weil die gesagt haben, das ist totaler Scheiß, was du da schreibst. Und dann haben wir ein bisschen diskutiert. Ich sage, aber die Akten, ja, scheiß auf die Akten. Weil es ist anders. Und es gab eine kleine Diskussion. Und es kommt dann auch in meinem Text vor, der IM, der hat sich dann auch erklärt das fand ich eigentlich ziemlich cool so. Und das kommt auch in dem Text vor, und das lese ich nachher mal in ein paar Zeilen draus vor, weil man muss, das ist halt das Punkt, was viele Historiker machen, die sagen so, die Akten lügen nicht und die Zeitzeugen haben Erinnerungslücken und sind unwahr. Ich finde, man muss das alles miteinander zusammenpacken und so, und die Akten können auch lügen, gerade auch Stasi-Akten können auch lügen. Und die politische Wertung ist Entscheidung, was ich aus dieser Akte mache. So, und das wird ja dann auch so, wenn ihr dieses Buch liest, also diesen Text, dann werdet ihr das auch merken, dass das nicht so, also es ist grau, schwarz und weiß, und man muss da vorsichtig sein. Okay, also, ich fange jetzt mal an, was zu lesen, und zwar sind wir jetzt bei 1945. Von der Staatsgründung zum Nazi-Problem. Nach dem Sieg über den deutschen Faschismus gab es in der sowjetischen Besatzungszone und später in der DDR nur eine einseitige Faschismusrezeption, die im Kern als Ursachen von Hitler, Holocaust und Zweiten Weltkrieg die offene terroristische Diktatur des realreaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Element des Finanzkapitals ausmachte. Aus diesem Grund kann es nicht verwundern, dass es nie zu einer offenen Diskussion darüber kam, was es einem deutschen sozialistischen Staat nach dem deutschen faschistischen Staat, nach dem Holocaust, mit den in diesem Deutschland lebenden deutschen Menschen passieren sollte. Hinzu kam, dass dieser sozialistische Staat auf deutschem Boden nicht durch eine Revolution, sondern vielmehr während der Besetzung der Roten Armee der Sowjetunion aufgebaut wurde. Es wäre unumgänglich gewesen, eine offene demokratische Aufarbeitung und Diskussion zu führen. Über die Machtergreifung Hitlers und die Unterstützung durch den Großteil des deutschen Volkes und den Wiederaufbau nach der Befreiung Deutschlands. Aber dem stand Stalin im Weg und das Misstrauen der überlebenden Antifaschisten und jüdischen Menschen gegenüber einem Großteil des deutschen Volkes. Es bleibt der Eindruck einer schizophrenen SED-Führung, die einerseits dem Volk misstraute, gleichzeitig aber auch alten Nazis in führende Position hiefte und deswegen nie die Gesellschaft erfassende antifaschistische Umwälzung in die Wege bringen konnte. Das ist der Abschnitt, den mein Kollege in diesem Heft geschrieben hat. Und jetzt noch mal kurz ein Teil aus meiner Einführung. Als am 7. Oktober 1949 die DDR aus der Taufe gehoben wurde, lag das Ende der selbstorganisierten Antifaschisten-Ausschüsse bereits ein Jahr zurück. Also zur Erläuterung, bevor hier die Delegation der sowjetischen Militäradministration, also die Kommunisten, die in der Sowjetunion ausgebildet und organisiert waren und dann nach Deutschland gekommen sind oder in die sowjetische Besatzungszone gekommen sind, um dann hier sozusagen in der Regie der SMAD, also der sowjetischen Militäradministration, halt die Strukturen aufgebaut haben, so wie Stalin das wollte, gab es hier auch durchaus Initiativen und Versuche von Antifaschisten, die halt sie im Widerstand waren, im Untergrund waren, aus den Knästen und KZs kamen oder auch aus dem US-amerikanischen sonstigen Immigration zurückkam, hier sozusagen genau das zu machen, was ich am Anfang gesagt habe, was also leider gefehlt hat, also eine tatsächliche antifaschistische Staat aufzubauen durch Antifa-Ausschüsse, durch Antifa-Komitees und so weiter und so weiter. Das Problem war, dass nachdem sozusagen die Emissäre von Stalin, also die Gruppe, zum Beispiel die Gruppe Ulbricht, die Gruppe Ackermann, nach Deutschland kamen und hier wurde hier sehr schnell Tabula Rasa gemacht, also diese Gruppen wurden aufgelöst, zerlegt, Leute wurden ins Gefängnis gesteckt, zu Nazis erklärt und mit den Nazis zusammen in die NKWD-Sonderlager gesteckt und so weiter und so weiter. Also, die endgültige Zerschlagung der vielen bereits 1945 entstandenen, oftmals anarchistischen Strukturen, die nicht selten ganze Regionen kontrollierten, war die logische Konsequenz des alleinigen Machtanspruchs der Kommunistischen Partei Deutschlands sowie der 1946 der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, also ab 1946. Diejenigen, die sich nicht in die neuen Strukturen fügen wollten, wurden eingesperrt in in anderen Fällen auch liquidiert. 1948 hatte die sowjetische Militäradministration in Deutschland, SMAD, mit dem Befehl Nummer 35 das Ende der Entnazifizierung verkündet. Also die Entnazifizierung wurde sozusagen per Befehl abgeschlossen und dann war ab dem Zeitpunkt waren alle Menschen in der sowjetischen Besatzungszone Antifaschisten. Dazu muss man aber sagen auch, dass zuvor immerhin auch 520.000 Nazis etwa aus allen Bereichen des Systems entfernt wurden. Also überall, gesellschaftlich, Betriebe, Schulen, Polizei, Justiz, 520.000. Davon wurden etliche Tausend vor Gericht gestellt. Es gab in Teilen auch Todesurteile. Zum gleichen Zeit, glaube ich, Raum wurden, glaube ich, in allen drei westlichen Besatzungszonen schlapp 1600 Leute eingesperrt. Ich glaube, noch in 50er Jahren waren gerade mal so 300 Leute in Haft in der Bundesrepublik. Eine wirtschaftliche Entnazifizierung gab es im Westen sowieso überhaupt gar nicht. Und militärischen. Also die Bundesrepublik hat sich sozusagen ja als Nachfolger des NSS-Staates gesehen. Die DDR hat von sich aus gesagt, dass sie also ein antifaschistischer Staat sind. Und da ist dann halt die Krux. Also, 48, Befehl Nummer 35, Ende der Entnazifizierung. Bereits 1947 hatten einfache NSDAP-Mitglieder in der Sowjetunion, sowjetischen Besatzungszone schon das aktive Wahlrecht zurückbekommen. Viele von ihnen traten in SED ein und die eigens für sie gegründete Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NDPD, die bereits 1965 waren viele ehemalige Nazis in allen Bereichen der Wirtschaft, Politik, Medien, des Sicherheitsapparats zurückgekehrt. Einige von ihnen auch in höchste Staatspositionen. Dann die DDR in den 70er und 80er Jahren. Schon in den 70er Jahren mussten sich die Herrschenden in der DDR mit der Situation auseinandersetzen, dass faschistisch und rassistisches Gedankengut in großen Teilen der Bevölkerung weiter und wieder tief verwurzelt war. Ab Anfang der 80er Jahre sorgten auch hier Nazi-Skinheads und rechtsextreme Fußballfans vielerorts für negative Schlagzeilen und störten das saubere Selbstbild des antifaschistischen Staates. Spätestens seit dem Nazi-Überfall auf ein linkes Rockkonzert in der Ostberliner Zionskirche am 17. Oktober 87, das Datum markiert eine Zensur in der späten DDR, war dieser Sachverhalt auch für die Herrschenden nicht länger zu leugnen. Mit bewusst öffentlichen Gerichtsprozessen versuchten sie, den Geist zurück in die Flasche zu bekommen, ein, wie sich herausstellen sollte, erfolgloses Unterfangen. So, Einleitung. Okay, jetzt ein bisschen, das ist das Grundsetting. Und jetzt passiert also Folgendes. Wir haben Zion und also 30 Nazis machen eine Party irgendwo im Prenzlauer Berg. In der Zionskirche gibt es ein Punkkonzert. Knapp 1000 Menschen gucken dazu. Dieses Konzert ist organisiert von der DDR-Opposition, von Gruppen aus der DDR-Opposition in Berlin. Und die 30 Nazis im Suff sagen, geil, da ist ein Konzert, da gehen wir hin, den hauen wir auf die Fresse. So. Und dann ziehen die da hin, kommen nah an, hauen zwischendurch immer irgendwelche Leute um, weil das Konzert war da auch schon zu Ende eigentlich, als die ankommen, kommen in die Kirche, verbreiten da so ein bisschen Angst und Schrecken und werden dann aber dann noch von den Kirchen, also von den Konzertbesuchern aus der Kirche gejagt und vertrieben. Um die Kirche herum ist massig viel Polizei, Stasi, Einsatz, W50 und Ellos in den Seitenstraßen. Also die haben unglaublich viel Kräfte vor Ort wegen dem Konzert, um zu verhindern, dass eventuell die Konzertbesucher nach dem Konzert irgendwelche Anti-DDR-Aktionen machen könnten. Als die 30 Nazis kommen, machen die Bullen und die Stasi gar nichts. Sie lassen sie machen und sie lassen sie auch wieder gehen. Und die Medien berichten nicht. Und nur weil die DDR-Oppositionellen gute Kontakte im Westen hat und auch Element of Crime als Westberliner Gruppe, eine dieser Gruppen waren, die da aufgetreten ist, griffen die Westmedien es auf, publizierten es und nur deswegen wurden überhaupt 4 Skinheads verhaftet, dann, die dann auch schauprozessmäßig vor Gericht gestellt wurden. Und zwar zeige ich jetzt mal ein Bild. Das ist ein bisschen schlecht. Das ist der erste. Das ist ein Bild. Erste Zionskirchprozess. Da wurden halt diese 4 Leute verurteilt zu Strafen zwischen, ich weiß nicht mehr so genau, würde ich jetzt lügen, so 3/4 Jahr bis 2 Jahre, würde ich mal sagen, so glaube ich. Daraufhin gab es dann halt wieder Proteste, wieder medialen Aufruhr und diesmal auch medialen Aufruhr von Zeitungen aus der DDR. Die Mochenpost zum Beispiel hat darüber berichtet, woraufhin dann die DDR-Staatsanwaltschaft, die sie nötigt, gefunden hat, Revision einzulegen, zu beantragen. Dann gab es einen zweiten Prozess, der war dann Anfang 1900, das ist noch ein schlechteres Bild, aber das kriege ich gar nicht, warte mal, das kriege ich jetzt gar nicht. Einen Moment, muss ich ihn auch mal wegmachen. Kriege ich das hier rüber? Warum kriege ich denn das hier nicht rüber? Ah, das ist dann, Entschuldigung, das muss man ja irgendwie, vielleicht so. Ah, alles klar. Genau, naja, ich muss ja nur kurz mal. Jetzt wird es ein bisschen schräg, nee, es geht nicht. Ah, geil. So, also ist ja, ist auch ein Zeitungsbild, schlecht. Ah, okay. Zweiter Prozess, wurden die dann verknackt also der Hauptangeklagte Ronny Busse bekam 4,5 Jahre dann. Also auch schon ziemlich krasse Verurteilung für, ich glaube, also okay, die haben dann halt schon unterwegs Leute verhauen so, aber die haben, also 4,5 Jahre, glaube ich, würde in der DDR, in der Bundesrepublik jemand für Körperverletzung, also Nazi 4,5 Jahre, weiß nicht, ob der so viel kriegen würde, so, für Körperverletzung, keine Ahnung, weiß nicht, glaube ich eher nicht. Naja, so, also die wurden halt verknackt durch dann halt das Medienecho. So, dann aber passierte Folgendes, und gerade auch in Potsdam, die Gewalt der Nazis stieg massiv an, und zwar sprunghaft. Also die Potsdamer Punkszene hatte da ziemlich übel zu tun. So. Also die haben und Ärger mit denen. So. Und die, also die haben das sozusagen schon als so Signal gesehen. So. Und aus diesem Grund heraus gründete sich dann halt in Potsdam, also aus der Punkszene heraus, die Idee, halt diese Flugblattaktion zu machen. Und verteilten dann halt diese Flugblätter. Und ich möchte jetzt gerne mal, also es gibt da so auch Beschreibungen, und ich möchte gerne mal darüber das mal erzählen. Also diese Flugblattaktion war sozusagen, würde ich sagen, die Gründungsaktion der Antifa Potsdam. Danach haben die dann halt, ist dann halt auch mehr passiert. Das erzähle ich dann auch ein bisschen ausführlicher. Also ich lese mal jetzt über diese Flugblattaktion. So, also. In den Nachtstunden vom 4. bis auf den 6. November 1987 brachten Aktivisten der Potsdamer Antifa, wie oben erwähnt, in diversen Stellen der Stadt selbst gefertigte Flugblätter mit antifaschistischen Parolen an Häuserwänden an. Initiator der Aktion Initiator der Aktion und aktiv beteiligt war eben schon der erwähnte inoffizielle Mitarbeiter und Mitglied dieser Gruppe. Die Idee entstand bereits um den 25. Oktober herum. Auslöser war der Nazi-Befall auf die Zionskirche. Bemerkenswert ist, dass der IM Hansi, das war sein Deckname, sein Führungsoffizier über diese Aktion, die eine längere Vorbereitungszeit beanspruchte, nicht informierte. Hier wird ein gewisser Zwiespalt in seiner Handlung deutlich, die das MFS in seiner IM-Akte immer wieder als Unehrlichkeit und Unzuverlässigkeit erwähnt und die letztendlich auch als Grund für solche Abschaltung, für seine Abschaltung genannt wird. Zu einem informierte IM Hansi seinen Führungsoffizier vorher nicht über die Aktion, um seine bei der Aktion beteiligten Kumpels nicht zu verpfeifen. Gleichzeitig berichtete er kurz darauf in mehreren Befragungen durch das MFS ausführlich, minutiös und detailreich über Verbreitung und Vorbereitung und Durchführung der Aktion sowie nannte alle beteiligten Personen mit Namen. Also die Potsdamer Antifa traf sich am Abend des 5. November im Potsdamer Café Haider zu letzten Absprachen. Auch darüber informierte der EM seinen Führungsoffizier nicht. Am 6. November gegen 2 Uhr in der Nacht begann die kleine Gruppe Antifa-Aktivisten 50 mit Schreibmaschine geschriebene Flugblätter in Potsdamer Stadtgebiet zu verkleben. Zum Teil übermalten sie Nazi-Parolen mit Farben und brachten eigene Farbparolen an. Während der Aktion wurde eine Nachtstreife der Potsdamer Volkspolizei auf die Antifas und auf die verklebten Flugblätter aufmerksam. So, jetzt Zitat, ein Antifa. Plötzlich sahen wir in der Gutenbergstraße in Höhe Otto-Nuschke-Straße eine VP-Streife. Meiner Meinung nach hatten sie uns beim Ankleben der Plakate gesehen und kamen langsam uns entgegen. Wir ergriffen die Flucht und rannten die Dortusstraße benutzend zur Willem-Pieck-Straße. Der Streifenpolizist lief weiter in unsere Richtung. Unserer Meinung nach verfolgt er uns. Zitat Ende. Also die Antifas bogen darauf in eine Querstraße und versteckten sich in einem Hausflur, der nicht verschlossen war. Neuer Zitat. Und da nach 10 Minuten kein Polizist mehr zu uns zu sehen war, liefen wir die Yorkstraße in umgekehrter Richtung. Danach wurde noch eine Weile weiter plakatiert. Zitat Ende. Insgesamt wurden 35 der 50 Flugblätter angebracht und alle beteiligten Aktivisten konnten die Aktion ohne weitere Zwischenfälle unbehelligt zu Ende bringen. Doch stellte Carsten Heinrich, also der Name ist im Buch ist ein Pseudonym, alias Ime Hansi, schon kurze Zeit später fest, diese Aktion brachte jedoch nichts, denn von mir und den anderen beteiligten Personen auf Erfolg. Stattdessen wurde in der Gruppe intensive Überlegungen angestellt, wie die Bevölkerung mit legalen Mitteln über die Existenz und das brutale Auftreten von Skinheads informiert werden konnte. Und im Rahmen und im Ergebnis einer Zusammenkunft am 26. November 1987 im Potsdamer Zivilwaisenhaus, einer Einrichtung der evangelischen Kirche, beschloss die Gruppe auf dringendes Anraten des dortigen Pfarrers, dass man derartige illegale Aktionen bei Nacht und Nebel zukünftig sein lassen würde. Stattdessen wollte man in Zukunft mit legalen Mitteln vorgehen und es wurde dort beschlossen, sich offiziell an die FDJ-Kreisleitung Potsdam und an die Tageszeitung zu wenden und dies für ihre Anliegen zu gewinnen. So, und da muss ich euch mal auch, das war auch so, das haben die auch gemacht. Da gibt es auch, nee, das ist das Falsche, Entschuldigung. Das sind die Potsdamer. Da gibt's auch Dokumente noch. Ich bedanke mich da. Also die haben die Potsdamer mir die zur Verfügung gestellt. Das ist ein Brief an die SED-Kreisleitung der Antifa Potsdam. Und die Antwort der SED-Kreisleitung. Es ist jetzt, warte mal. Das Problem ist, dass man das. Vielleicht lassen wir es doch so, weil das dann. Na. So. Kann man schlecht sehen, aber naja. Den letzten Rest könnt ihr ja gerne lesen, wenn jemand noch mehr lesen will, dann. Die Antwort oder wollte die, das ist die Antwort von der SED-Kreisleitung. Das ist auch interessant. Also, sie schreiben sehr ausführlich, ne, ihr Anliegen, bla bla bla bla, und wie wichtig ihnen das ist. Und von der SED kommt dann so ein bisschen Scheiß hier. So. Naja. Kann man nicht lesen? Also, da steht drauf, werte Jugendfreunde, in eurem Schreiben vom 23.05. macht ihr auf bestimmte Erscheinungen und Auftreten von Skinheads und die notwendige öffentliche Reaktion auch in unserem Territorium aufmerksam. Zeitgleich tragt ihr an mich die Bitte der Überprüfung getroffener rechtlicher Entscheidungen heran. In diesem Zusammenhang formuliert ihr eine Reihe von Fragestellungen, zu denen ich mich mit euch gern verständigen würde. Wenn es eure Einverständnis findet, erwarte ich euch am 15.06.1989 um 16 Uhr in der Kreisleitung der SED mit sozialistischem Gruß. Heinz Fiese, erster Sekretär der SED-Kreisleitung Potsdam. So. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was dann bei diesem Treffen wirklich tatsächlich in Wirklichkeit rausgekommen ist. Ich glaube eher wenig. Also da müsste ich ja nochmal nachfragen. Das wäre auch nochmal spannend, was bei diesem Gespräch immer passiert ist. Fakt ist jedenfalls, dass Sie, unabhängig davon sich über die Aktion auch tatsächlich mit der FDJ in Verbindung gesetzt haben und die FDJ und zunächst die Leute in der FDJ Potsdam auch ansprechbar waren und auch es Treffen auch gab und infolge dieses Treffen auch sogar möglich war, also die Antifa Potsdam, also ich greife jetzt einfach vor, schiebe das mal so ein. Die Antifa Potsdam hat dann auch ziemlich gute Sachen gemacht. Also sie haben einen Film gedreht, einen Super 8 Film, also in der DDR, das war auch ohne Ton, also haben sie dann halt den Ton irgendwie extra mit Kassetten und so. Nach meinem Wissen gibt es da nur Fragmente momentan nur noch. Drehbuch existiert noch, das habe ich auch damals jetzt, naja, nicht so wichtig, also die haben dann also richtig ein Drehbuch geschrieben und haben dann diesen Film gemacht und so und eine ziemlich coole Aktion und haben diesen Film auch, haben auch Veranstaltungen gemacht, auch so in kirchlichen Einrichtungen auch, aber durch diese FDJ-Kontakt-Connection konnten sie auch eine Veranstaltung in irgendeiner Berufsschule oder in einer normalen Schule, sie können eine Veranstaltung sozusagen im schulischen Bereich, normalen schulischen Bereich der DDR machen, und haben dort über Nazis in der DDR erzählt. Und soweit ich weiß, also der eine Kollege, der dabei war, meinte so, die waren alle schon ziemlich erschüttert. So, ne? Also das ist da für sie neu, völlig neu gewesen. So. Also die konnten das gar nicht fassen. So. Gut, egal, also diese Veranstaltung gab es, und aber ich sag mal so, soweit ich weiß, war das einzige Mal und danach hat die FDJ, also es ist da nicht so intensiviert worden, also es gab dann auch da Hindernisse, so, ne? Es war nicht so, dass die da jetzt da, aber zumindest war das so, dass die Antifa Potsdam versucht hat, da auch mit Leuten in der SED und in der FDJ Kontakt zu bekommen und auch in der Berliner Antifa war das dann 89 so. Aber mit mäßigem Erfolg und da kann ich nachher noch was drüber erzählen. Was ich jetzt hier noch gerne vorlesen will zu dieser Sache mit dieser Flugblattaktion, also es geht ja auch, was ich auch vorhin gesagt habe und was ich also auch hier in dem Text erwähne, ist dieser I.M. Hansi, der muss man sagen, das ist also auch ein Jugendlicher gewesen, der schon als Minderjähriger, als Punk in Potsdam in der Punkszene war und dort schon also auch in den Fahnenkreuz des MFS geraten ist, teilweise dadurch, dass er wegen seinem Punksein auch ins Gefängnis gekommen ist. Details sind jetzt egal, jedenfalls war er im Gefängnis, da wurde er sozusagen quasi angeworben als Minderjähriger. Es gibt einen IM-Vorlauf, es gibt eine dicke Akte, zwei Bände, IM-Vorlauf und dann eine IM-Akte, die ich ausgegraben habe in dieser Zeit, 89-2000, aber die Freunde von der Antifa Potsdam haben dann nach 90 selber auch schon in ihrer Akte, in ihren Akten dann halt ihrem Hansi gefunden und da gab es dann auch schon Sachen so. Er schreibt hier, es gibt einen Text von ihm, also eine Erklärung so quasi von ihm aus der heutigen Zeit, wie er so damals so seine Sachen da gesehen hat, warum er das gemacht hat und wie er sich dabei fühlt. Und das will ich gerne mal vorlesen. Und das hat auch was damit zu tun, dass ich sage, die Akten lügen, können auch lügen. In den Akten steht nicht die Wahrheit. Man muss auch die andere Seite sehen und man muss die Menschen sehen. Und dann kann man nicht sagen, du warst IM, du bist ein Schwein und so weiter. Also, das lese ich das mal vor. In meinem engsten Familienkreis arbeiten unter anderem zwei nahe Verwandte bei der Volkspolizei, ein anderer war Politoffizier bei der NVA. Meine ersten Lebensjahre verbrachte ich in einer Siedlung, in denen vielen Funktionäre einer Bezirksparteischule der SED lebten. Als mir das erste Mal die Stasi als Person begegnete, war das für mich kein Fremder, nichts Monströses. Alles in ihm kam mir voll vertraut vor. Die Sprache, Habitus, Gestik, genau wie die Männer aus der Nachbarschaft, die ich kannte. Nur freundlicher, netter, zugewandter, attraktiver. So. Und dann sagt er, also es ist nur Auszüge und zweiter dazu, beschreibt aber auch die Beweggründe, die Flugblattaktion nicht verraten zu wollen und warum er eine Überwindung war, sich von dem FS loszusagen. Also er ist tatsächlich vom MS abgeschaltet worden, also die haben dann gesagt, dieser Typ ist unzuverlässig, das bringt hier alles gar nichts, der wird ausgeschaltet so. Er selber hat nie die Kraft gehabt zu sagen, verpisst euch so. Okay. Aber er schreibt heute, so naiv konnte nicht mal ich sein, dass ich nicht mitbekommen hatte, was da läuft. Es stand natürlich ein Konflikt zwischen meinem Leben und der Stasi-Scheiße. Und trotzdem hatte ich nicht einfach so die Kraft zu sagen, so Falk, das war der Deckname seines Führungsoffiziers, heute ist genug. Ich treffe mich nicht mehr mit dir, rede nicht mehr mit dir. Die perversesten Drohung war tatsächlich die, wenn ich nicht mehr mitmachen würde, würden sie es durchsickern lassen, dass ich IM bin. Er sich selbst, ein sich selbst ernährendes Ungeheuer. Ich habe dann versucht, nur harmlose Sachen zu berichten, eine Selbsttäuschung. Dann kann es zu unserer ersten Flugblattaktion in Potsdam. Natürlich habe ich davon nichts im Vorfeld berichtet, sonst wäre sie einfach nicht zustande gekommen. Ab diesem Moment hat sich ein Teil meines Lebens geändert. Durch die Stärke und Kraft, die ich in dieser Zeit durch uns kennengelernt habe und auch durch die Liebe, habe ich die Kraft und den Mut gefunden, Nein zu Falk zu sagen, zur Stasi zu sagen. Was bleibt? Die Scham, der Selbstekel, die Schuldgefühle, die Wut darüber, missbraucht und ausgenutzt zu sein. Soweit. Also, wie gesagt, es gibt... Also wenn du, da war auf jeden Fall schon volljährig, weil du bist du musstest mindestens 18 sein, um IM zu werden, weil er hat ja eine Verpflichtungserklärung unterschrieben, also ich würde jetzt lügen, wenn ich dir das Datum, genau, das Alter genau sagen müssen. Angeworben, wie gesagt, IM-Vorlauf, das ging dann schon, da war er minderjährig. Er war im Jugendknast, als sie ihn da sozusagen schon rangezogen haben. Aber er war auch jung, also er war, keine Ahnung, ich glaube, 18, 19, junger Mensch, total junger Mensch. So, soweit dazu. Genau, ich mache noch eine Sache zu Potsdam und dann will ich auch was zu Dresden erzählen, weil ihr habt ja natürlich auch eine antifaschistische Vergangenheit. Und da will ich auch gerne noch was zu erzählen. Und ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verzettel. Weil ich will auch noch was zu Berlin sagen. weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und zwar Potsdam, ODF. Also, derweil ich hier suche. Also, in der DDR gab es den sogenannten Tag der Opfer des Faschismus. Der wurde schon nach dem Krieg eingeführt, zuerst vom Komitee der Antifaschisten und dann von den, nachdem dann halt auch die in der DDR verboten wurden, also nicht Komitee der Antifaschisten, falsch, der VVN-BDA, den gab es genau wie in West-BRD, gab es die auch in der DDR, die wurden dann aber verboten. Und dann hat die KPD oder SED dann halt diesen ODF-Tag in Eigenregie durchgeführt und hat ihn dann aber sozusagen so propagandistisch abgezogen, so als Selbstlegitimierung der eigenen . okay, das ist dazu. Ja, ich mache das mal. Das Bild ist aus der Berliner Zeitung, interessanter, also, oder Junge Welt, nee, Junge Welt. Dieses Bild ist in der DDR fotografiert worden, aber nie veröffentlicht worden. Erst dann nach der Wende, ich würde mal sagen in 90er Jahren in der Jungen Welt. Das Datum, 11. September 88. Also ich schreibe in meinem Text auch darüber, habe ich ein anderes Datum, weil nach unserer Erinnerung war das 89, glaube ich. Und das ist auch so in unserer Antifa-Zeitung und auch in der Umweltblättern ist das mit 89 beschrieben. Und das war nämlich nicht der 11. September 88, sondern der 10. September 89. Also diese Demos gab, diese Kundgebung, diese Propagandakundgebung der SED gab es in allen großen Städten, immer zum 2. September, Wochenende glaube ich, genau, 2. Sonntag im September, unter anderem auch in Potsdam immer und in Berlin war dann die zentrale Kundgebung, die war immer unter den Linden gegenüber von der Humboldt-Universität auf dem Bebelplatz. In Potsdam war das auf dem jetzt da? Keine Ahnung, ist auch jetzt nicht so wichtig. Fakt ist, durch diese Kontakte der FDJ hat dieser FDJ-Mensch, mit dem die da gesprochen haben, sich sie eingeladen zu dieser Kundgebung. So, kommt doch hin. So. Daraufhin haben die Antifa-Leute gesagt, okay, cool, da kommen wir hin und zwar mit eigenen Transparenten. Und wir machen da so auf Nazis aufmerksam. Ne, Neonazis raus, Nazis in der DDR und weiß ja, also, ne? Tja, und das war dann, also der Leiter des, ich lese jetzt und mache jetzt Folgendes, ich lese jetzt vor, was der Leiter der MFS, also Ministerium für Staatssicherheit, Kreisdienststelle, Oberst Purat berichtet über diese Aktion und danach lese ich Auszüge aus einem Erlebnisbericht eines Antifaschisten, der da auch dabei war. Also jetzt erstmal der Stasi-Offizier. Also seine offizielle, in den MFS-Akten festgehaltene Beschreibung in Auszügen. Also, dass sich unter den Aufstellungen nebenden Kundgebungsteilnehmern eine Gruppe von Jungerwachsenen mit zum Teil dekadentem Äußeren aus verschiedenen Richtungen kommend ansammelte. Diese Personengruppe hielt sich zu diesem Zeitpunkt etwa 50 Meter von der Arena-Tribüne entfernt auf und bewegte sich in diese Richtung. Durch die eingesetzten Sicherheitskräfte wurde diese Personengruppe, die sich bis zum Beginn der Kundgebung um 10 Uhr bis auf 15 Meter der Arena-Tribüne genähert hatte, unter Kontrolle genommen. Ordner der Polizei und weitere gesellschaftliche Kräfte waren aufmerksam geworden, unterstützten die Genossen der Schutz- und Sicherheitsorgane in ihrem Bemühen, die Personengruppe unter Kontrolle zu halten und zu umstellen. Gegen 10.30 Uhr unternahm ein bisher nicht identifizierter Jungerwachsener aus dieser Gruppe den Versuch, ein Transparent mit der Aufschrift Warnung, Neonazis auch in der DDR zu entfalten und öffentlich zu zeigen. Gleichzeitig traten Einzelpersonen aus dieser Gruppe mit unverständlichen Zwischenrufen störend in Erscheinung. Dadurch durch einheitliches, entschlossenes und sofortiges Handeln der Sicherheitskräfte und gesellschaftlicher Kräfte konnte das vollständige Entfalten und öffentliche Zeigen des Transparents unterbunden werden. Dabei wurde das Transparent in drei Teile zerrissen. Einheitlich handeln gingen die Sicherheitskräfte, die Ordner der Partei sowie weitere gesellschaftliche Kräfte und umstehende Bürger sofort dazu über, die Personengruppe zu isolieren und zum Rand des Kundgebungsplatzes abzudrängen. Durch Kräfte der Volkspolizei wurden 15 Jungerwachsene, siehe Anlage, in der Friedrich-Ebert-Straße außerhalb des Kundgebungsortes festgestellt und zur Klärung des Sachverhalts zum VP-Kreisamt zugeführt. Zitat Ende. So, also das ist so der Schreibstil in Berichten des MFS. Und also wenn man, um zu verstehen, was sie mit unter Kontrolle halten und einheitlich geschlossenes Handeln verstanden haben, dann hört gut zu, was der Kollege Antifaschist dort geschrieben hat, wie er das erlebt hat, oder ich weiß gar nicht, oder die Kollegin, da würde ich mir jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Also, Zitat, also Bericht. Also der Bericht ist eigentlich länger. Wir hatten den dann auch in unserer Antifa-Zeitung und in anderen wurde der veröffentlicht. Ich habe den einen entscheidenden Block rausgenommen. Ich saß auf dem Boden. Es stand Getümmel. Sicherheitskräfte und Kundgebungsteilnehmer sprangen auf uns drauf. Ich kullerte zur Seite. Als ich aufstehen wollte, bekam ich einen Tritt in den Magen. Ich sah, wie andere mit Knüppeln geschlagen wurden, Hilferufe wurden laut. Ein großes Durcheinander, viele wurden umgestoßen. Unter Tritten und Hieben wurden die Beteiligten hochgezogen und durch die Menschenmenge vom Platz gezerrt. Es war wie ein Spießrutenlauf. Die Menschen am Rande schlugen auf uns ein, beschimpften uns. Schweine, macht, dass ihr wegkommt. Nazis, Verbrecher, Assis, in den Knast mit euch, haut bloß ab und so weiter. Ich hatte total weiche Knie, habe geweint. Am Rande des Platzes wurden wir angeschrien. Unser Versuch, unser Anliegen zu erklären, wurde kaum angehört. Wir wurden aufgefordert, falls wir Beschwerden hätten, zu den bereitstehenden Polizeiwagen zu gehen. Ich erlebte diese Aufforderung als sehr zynisch. In einer Nebenstraße wurde ich aufgefordert, zusammen mit anderen Jugendlichen einen W50, also einen LKW der DDR, zu besteigen. Circa 15 Jugendliche wurden mit diesem LKW zur Turnhalle des VPKAs gefahren. So, jetzt noch eine Passage, die ich im Buch geschrieben habe, dazu erläuternd, nachträglich. Die verhafteten Personen wurden bis in den späten Nachtstunden festgehalten und intensiv verhört. Gleichzeitig wurde versucht, den festgenommenen Personen eine direkte Beteiligung an der Kundgebungsaktion nachzuweisen. Auch wurde bemängelt, dass eine inspirierende Rolle kirchlicher Kräfte bisher nicht nachgewiesen werden konnte. Also die haben versucht, zu belegen, dass diese Jugendlichen von irgendwelchen oppositionellen Kirchenkreisen dazu angestiftet worden wären, um dann halt wiederum gegen andere vorgehen zu können. Das ist aber nicht so gewesen und es war auch nicht möglich, das ihnen nachzuweisen. Weil, so. Außerdem sei es nicht gelungen, einzelne Personen unter den Verhafteten zu Redelsführern zu machen. Genau, also das ist auch nicht. Trotzdem passierte Folgendes. 3 Tage später, am 13. September 1989, wurde ein Jugendlicher, der bereits bei der Aktion vorläufig festgenommen wurde, erneut verhaftet und in die Potsdamer Dienststelle des MFS in die Otto-Nuschke-Straße gebracht. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er und 2 Antifa-Aktivisten kamen erst durch die Amnestie am 27. Oktober 1989 wieder frei. Darüber hinaus wurden weitere Jugendliche verhaftet und teilweise bis zu 36 Stunden festgehalten und verhört. So. Damit lasse ich jetzt erstmal die Potsdamer Antifa beiseite. Dresden. Also der Ansatz in Dresden, wie sie sich nannten, Anti-Nazi-Liga Dresden zu gründen, war eigentlich der gleiche, war auch Zion. Im Gegensatz zu, also in Dresden gab es einen grundsätzlichen Unterschied. Die Dresdner Antifa-Gruppe wurde gegründet eigentlich von einer Gruppe, die es schon gab, eine Oppositionsgruppe, nenne ich sie mal. Und zwar, vielleicht habt ihr das schon gehört, es gab ja eine Gruppe, die nannte sich Wolfspelz. Die haben sich damals zumindest sozusagen auch, ich denke, man würde mal sagen, anarchistisch orientiert. Genau, und die Gruppe Wolfspelz hat dann ein Flugblatt in Dresden verteilt, was eigentlich in Berlin erstellt wurde, in der Umweltbibliothek. Und das war unterschrieben dann mit der Anti-Nazi-Liga Dresden. Und da gibt es auch eine Stasi-Akte zu, die ich euch gerne zeigen möchte. 4.11.1987. Abteilung 20, Leiter der Bezirksverwaltung, Genosse Generalmajor Böhm. Verteilung von Flugblättern der Anti-Nazi-Liga. Das ist wirklich noch übelst schlecht zu lesen. Ich lese einfach mal vor. Im Stadtgebiet Dresden kam es seit dem 30.10.1987 zur Verteilung von Flugblättern in einer sogenannten Anti-Nazi-Liga. Ein Exemplar wird als Anlage beigeführt. Zur Verbreitung wurden bisher folgende bekannt. Und dann werden Orte genannt. Also, wie ich hier, Straßenbahnhaltestelle, Leipziger Straße. Also immer Tag und Uhrzeit. Tag, Uhrzeit, wann die gefunden wurden. Verteilung von mindestens 2 Exemplaren durch 4 und 5 Personen, davon 2 Mädchen. Protokoll über die Befragung des, dem einem Exemplar ausgehändigt wurde, wird als Anlage beigeführt. 31.10.1630, Kulturpalast Dresden, Verteilung mehrerer Exemplare. Bei Bladam handelt es sich um einen Punker, wegen, das weiß ich nicht, was heißt, UE für Kreisdienststelle Dresden-Stadt, KK erfasst, also keine Ahnung. Erfassung und Material am 23.10. Bezirksverwaltung Berlin überstellt. Die Personalien wurden durch einen MA der BV Leipzig bekannt, der die Verteilung der Flugblätter bemerkte und dagegen einschritt, ohne Personenhinweis und so weiter. Und so geht es immer weiter, bla bla, Straßenbahnlinie 18, Grundstück 80-12-17, Dresden-Nelkenstraße, Arzneimittelwerk Dresden-Leipzig, ein Exemplar, Verteilung der Exemplare durch 25-jährige bis 30-jährige Frau mit einem Kind in Dresden-Nord auf dem Waldweg von der Neuländerstraße Ecke Sternweg in Richtung Radebeul. Die Verteilerin hat nach ca. 10 Exemplare bei sich, Personenbeschreibung liegt vor. Und dann geht's los, Rückfrage an die BV Berlin, Abteilung 20, ergab, dass es in Berlin gleiche Flugblätter aufgetaucht sind, ca. 35 Exemplare, 3.11.87 in Hausbriefkästen Berlin, Schönhauser Allee. Zur Herstellung, Verbreitung ist dort operativ noch nichts bekannt. Eine Anti-Nazi-Liga ist bisher auch operativ noch nicht aufgefallen. Der Inhalt des Flugblatts wurde bestätigt, 17.10.87 tatsächlich, im Zusammenhang mit dem Konzert in der Berliner Elisabeth-Kirch-Straße und zu diesen Vorkommen kam. Zur Aufklärung der Hersteller und Verbreiter dieses Flugblatts sowie zur vorbeugenden Verhinderung der weiteren Verbreitung wird vorgeschlagen, Einsatz des IM Karl-Heinz Adam und Geiger zur Klärung des Verdachts der Mitglieder der Gruppe Wolfspelz, OV Werkstatt, operativer Vorgang, an der Herstellung und Verbreitung beteiligt waren, Einsatz des Referats Schriftenfahndung der Abteilung 20 zur Prüfung der vorliegenden Flugblätter auf Ähnlichkeit bzw. Identität mit dem Schriftbild des von der Gruppe Wolfspelz verbreiteten Flugblätter anlässlich des Olaf-Palme-Friedensmarsches, Veranstaltung in der Dresdner Kreuzkirche. Informationen, Hauptabteilung 20 und Bezirksverwaltung Berlin, Abteilung 20 über die Verbreitung des Flugblatts in Dresden und der Personalien des an der Verbreitung verteidigten Berliner Bürgers. Und das geht dann noch so ein bisschen weiter. Das ist egal. Also dann, und an dieser Akte schließt sich dann noch mal so viel Akten-Scheiß an, der sozusagen sich um den gleichen Sachverhalt eigentlich dreht. Das ist eigentlich nach meiner Kenntnislage, und das muss ich einfach so sagen, das Einzige, was ich an Aktionen kenne von der Anti-Nazi-Liga Dresden, was ich noch sagen kann, ist, dass ich Leute von Wolfspelz auch damals schon gekannt habe, auch bis nach der Wende hinein, dass wir dann in der Berliner Antifa auch Kontakt zu Dresdner Leuten hatten, die meinten, sie wären Anti-Nazi-Liga Dresden. Ich weiß, dass es auch Veranstaltungen gab, dass sie Veranstaltungen gemacht haben, also dass sich die Leute um Wolfspelz, würde ich mal sagen, im Café Pep, was ihr sicher auch kennt, damals war das einfach so eine der wenigen Möglichkeiten für alternative linke Punks und Jugendliche, sich irgendwo zu treffen, war das Café Pep in der Kirche. Dort haben die halt ein paar Veranstaltungen gemacht auch. Und die Anti-Nazili oder Wolfspelz haben sich dann immer wieder auch unter diversen Erklärungen und Flugblätter und Samizdat-Sachen der DDR-Oppositionsbewegung immer drunter gesetzt. Da war dann immer irgendwo, stand dann auch Anti-Nazi-Liga Dresden, so Wolfspelz, Anti-Nazi-Liga Dresden. Und so kennt man ja, dass man dann so viele Namen wie möglich unter so Sachen drunter haben will. Eine gute Sache, das hat dann aber auch gar nicht, aber die haben natürlich auch andere Sachen gemacht. Also ich war dann zum Beispiel 89 nach dem Niederschlagen der Demokratiebewegung in China, den Nianmenplatz, gab es ja dann auch so ein, also wurde in Berlin initiiert, so ein Trommeln. Also da wurde über langen Zeitraum getrommelt immer, jeden Tag um 12 wurde getrommelt, ganz laut und transparenter gemacht. Und so in Dresden wurde es auch aufgegriffen und in der Kreuzkirche gab es auch so ein Trommeln, das wurde maßgeblich von diesen Leuten organisiert. Da waren auch Leute von uns da gewesen. Das Trommeln hat einmal stattgefunden, abgesprochen mit dem Pfarrer. Eine Stunde durfte getrommelt werden und danach hat der Pfarrer gesagt, so, jetzt ist zu Ende, wir müssen jetzt hier wieder unseren kirchlichen Betrieb aufnehmen, ihr müsst jetzt gehen. Draußen standen schon ganz viel Polizei, Stasi, Einsatzkräfte, haben schon gewartet. Und der Pfarrer hat gesagt, naja, ich begleite euch noch über den Platz und dann gucken wir mal so, was dann passiert, dann wird dann schon irgendwie nach Hause kommen und alle wurden verhaftet. Sofort, nachdem sie die Kirche verlassen haben, der Pfarrer natürlich nicht. Und ja, es gab dann Ermittlungsverfahren und Ordnungsstrafverfahren. Also ich war auch dabei, ich habe dann ein paar Monate später in Berlin ein Ordnungsstrafverfahren über 1000 DDR-Mark wegen ruhestörenden Lärm durch Schlagen auf eine Trommel bekommen, so. Nie bezahlt und egal. So, also das ist auch so eine Aktion von Dresden. Leider konnte ich nicht mehr rausgehen. Ich habe auch über diesen Menschen, der von Wolfspelz in Berlin lebt, mit dem ich auch in den 90er Jahren noch zu tun hatte, im Zusammenhang mit dem Buch versucht, ihn dazu zu kriegen, vielleicht noch ein bisschen mehr zu erzählen, dass er mir da noch mehr sagt. Aber da kam gar nichts, leider. Vielleicht ist ja das heute, der heutige Abend, wenn jemand noch Kontakte hat zu Leuten, die damals aktiv waren oder Kontakt herstellen. Ich würde mich sehr freuen, da nochmal so ein Treffen, vielleicht, man kann ja auch das nochmal erweitern. So. Soweit zum Antifa Dresden. Oh ja, wir kommen, kurz. Oder wir lassen einfach, dann müssen wir dann halt Berlin dann weg. Cool. Okay, ganz schnell, zwei Sätze, Skinhead-Vernichtungskommando, SVK Halle. Da gibt es halt unterschiedliche Auffassungen. Also ich habe die mit ins Buch reingenommen, weil ich, also das ist folgende ganz schnelle Sache. Ich habe Anfang 89 im Antifa-Café in Berlin zwei Typen kennengelernt. Die hatten rote Armbinden, so Punk-Typen, rote Armbinden und da stand schwarz drauf SVK. Wir waren also irritiert und sagten, was ist das, wer seid ihr? Ja, wir sind die SVK Buch. Und so, aha, okay, Buch. Also Buch ist so Berlin-Randbezirk, Berlin-Buch. Ja. Und in Berlin gab es eine übelste Skinhead-Kombo, so BFC-Umfeld, die nannten sich Bucher Front, die waren wirklich berühmt-berüchtigt, waren ganz üble Schläger und als Punk im Buch hast du es auch sehr schwer gehabt. Und die meinten so, ja, hier die scheiß Bucher Front und so, wir kriegen da ständig auf die Fresse und da haben wir keinen Bock mehr drauf und jetzt gründen wir den SVK Buch und dann machen wir Kampfsport und dann werden antifaschistische Aktionen und dann hauen wir denen auf die Fresse so. Und wir suchen noch Leute, so. Also dieser SVK-Buch ist nicht über diese zwei Personen hinausgegangen. So. Fakt ist aber, ich habe gefragt, so, und ja krass, woher kennt er, wie kommt er auf den Namen und so, ja, da gibt es in Halle so Typen, Halle Neustadt, die machen das schon seit 88, denen ging es genauso, hier Halle Neustadt, Neubaugebiet, Üblitze, Nazi, Hochburg, die Punks haben da auf die Fresse gekriegt so, und da haben sich dann auch welche zusammengeschlossen, haben Selbstverteilung und trainiert und so. Und die rocken da echt durch. Die Nazis haben dann irgendwann auch richtig dick Respekt vor denen gehabt und die haben denen halt übelst auf die Glocke gehauen und wir kennen da welche und dadurch wollten wir auch im Buch sowas machen. So. Ich sage, ja, coole Story so. Mhm. Ja. Anfang 90, besetztes Haus, Schönhauser 20, das erste besetzte Haus der Berliner Hausbesetzerbewegung, habe ich Hallenser Leute kennengelernt und die dann von Halle nach Buch gezogen sind und auch zu diesem Umfeld da gehört haben. Welche sind da auch eingezogen und einer davon war, meinte so, ja, er war SWK Halle. Und ich sage, ach, krass. So, und dann hat er mir das erzählt, so damals schon, Anfang 90. Und wir haben uns dann, wir kannten uns lange, also so immer wieder und alle möglichen Leute kennen den und kannten den. Und er hat im Prinzip im Großen und Ganzen das, was der Bucher schon gesagt hat, hat er bestätigt. Ich sage, ja, das war so, wir sind eine Truppe gewesen. Wir gehörten nicht zur DDR-Opposition, wir waren Punks, wir hatten keine politischen Ambitionen, wir waren einfach nur Punks. Und wir haben halt auf die Fresse gekriegt und wir haben halt, heute sagt man, eine Sportgruppe gegründet und haben halt Sport gemacht und dann haben wir auch Wettkämpfe gemacht. So, und die Wettkämpfe haben wir dann zeitlang gut gewonnen. So, so hat er es dann immer so erzählt. Und ich habe das sozusagen als Passage immer mit mir mitgenommen, so als Sache, wir sagen, okay, von Form von antifaschistischen Widerstand und habe es auch in meinem Buch aufgenommen. Es gibt, und das muss man dann auch relativieren, in Halle jetzt, auch durch meine Passage im Buch, Hallenser, also zum einen die Leute, die dann in Halle so Anfang der 90er Jahre, 92, 93 Antifa-Arbeit organisiert haben, gesagt haben, ja, SWK Halle, kennen wir, ist ein Mythos. Und es gibt jetzt auch jemand aus der ehemaligen DDR-Opposition, Halle, der auch sagt, Halle, ja, SWK Halle gab es nicht. So. Da steht jetzt Aussage gegen Aussage, es gibt dann halt sozusagen die Leute, die ich kenne und die sagen, ich war SWK Halle und dann die Bucher, die ich schon seit 89 kannte, die Leute aus Halle kannten und sagen, hier, SWK, geile Sache so. Und es gibt halt die Leute aus der DDR-Opposition, die sagen, wir kannten die nicht und weil wir die nicht kannten, gab es die nicht. So, da muss man dann halt sagen, spannend. Ich bin jetzt immer noch an diesen einen Menschen dran, ich habe den wieder kontaktiert, ich habe Mailverkehr, der zieht sich so ein bisschen, so vielleicht kriege ich ihn dazu. Meine größte Hoffnung ist, dass ich ihn dazu kriege, zur Tagung zu kommen im Dezember und dann halt vielleicht mit den Hallensern mal über SVK, gab sie oder gab sie nicht zu reden, aber ob das stattfindet, weiß ich nicht, keine Ahnung. So, und jetzt im Schnelldurchlauf, Antifa Berlin, ich muss das ein bisschen relativieren. Es gab 87 nach Zion auch der Versuch einer Gründung einer Antifa-Gruppe in Berlin. Das war sozusagen, also würde ich sagen, zeitgleich, gleicher Anlass, gleicher Auslöser, Potsdam, Dresden, Berlin. Das waren auch Punker, Punk-Zusammenhänge, Anarchist-Zusammenhänge aus dem Bereich Umweltbibliothek, Kirche von unten, offene Arbeit, Erlöserkirche, Ostkreuz, die genau das Gleiche versucht haben. Wir wollen eine Antifa-Gruppe gründen. Das ist nicht zustande gekommen. Es gab da ein, zwei Treffen und man konnte sich nicht einigen, was man überhaupt wollte. Die einen wollten eine Sportgruppe gründen, die anderen wollten Aufklärungsarbeit machen. Es gab diverse Diskussionen und die Sache ist halt einfach im Ansatz schon wieder geplatzt. So, es hat nicht stattgefunden. Und dann hat tatsächlich bis zum 19. April 1989 gab es in Berlin keine Antifa-Gruppe. Und diese Antifa-Gruppe Ostberlin hat sich tatsächlich erst am 19. April 89 gegründet. Und zwar, folgende Sache, also Kirche von unten war eine DDR-Oppositionsgruppe, die 1987 im Sommer entstanden ist im Rahmen des Kirchentags von unten der evangelischen Kirche der DDR gab es in Berlin einen Kirchentag und die große Teile der DDR-Opposition oder Teile der DDR-Opposition haben als Opposition zur DDR-Amtskirche, auch als Kritik an der DDR-Amtskirche Staat und Kirche, Kirche und Sozialismus, bla bla bla, einen Kirchentag von unten gemacht. sehr erfolgreich, sehr stark besucht und aus diesem Kirchentag von unten entstand eine DDR-weite Kirche von unten, Versuche von linken, linksradikalen Punks, linken Oppositionellen halt eben halt sowas zu machen, also so ein Gegenstück zur Amtskirche und mit dem Ansatz, also ich sage mal, das Grundsatzpapier war die Bergpredigt und die wurde anarchistisch interpretiert. Und so, also es ist sehr interessant, da gibt es auch einen Film, da wird es zu diesem Kirchentag, der ist halt ein bisschen verschütt gegangen, so, aber man kann den auch wieder ausbuddeln. So. Fakt ist, aber das ist so am Rande. Diese Kirche von unten hat in Berlin dann auch eigene Räume bekommen, in Elisabeth-Kirchstraße, also durchgesetzt in Halle, in Berlin gab es Räume, schnell erzählt. In der Gruppe, in den Räumen gab es eine kleine Bibliothek, in der Bibliothek gab es auch Literatur aus dem Westen, absoluter Goldstaub, auch Zeitschriften aus dem Westen und eine Exemplar, und das war sozusagen, das war dann unsere Initialzündung. Da war plötzlich wir saßen da so und blätterten ich und noch zwei Leute außer KVO und blätterten und guckten, was da so alles kam, was Neues. Und da hielt ich in der Hand ein Exemplar des antifaschistischen Infoblatts Westberlin. Und dachte, krasse Scheiße, was ist das dann? Und durchgeblättert. Und dann hier. Die europäischen Nazis planen, also 100. Geburtstag Adolf Hitler, 20. April 89, die europäischen Nazis planen ein europaweites Treffen in Spanien. Und dann wurde auch schnell bekannt, dass tatsächlich auch die DDR-Nazis sowas planen in Potsdam, 24. April 89. Und dann wurde zum einen so auch nach Potsdam mobilisiert, dass diese ganze Sache hat nicht stattgefunden, also die Stasi und die haben alles mitbekommen, also es haben wirklich auch Leute aus Berlin versucht, nach Potsdam zu kommen, es haben Leute in Potsdam versucht, da was zu machen, die Nazis selber haben aber auch gar nichts gemacht, das ist sozusagen dann, die weiß nicht, also es ist nicht, hat nicht stattgefunden, also dieses DDR-weite Nazi-Treffen in Potsdam. Aber was stattgefunden hat, war in der Kirche von unten eine zweitägige Veranstaltung am 18. und 19. April. Und am 18. war es eher so eine literarische Veranstaltung und am 19. April eine Podiumsveranstaltung zum Thema Nazis in der DDR. Und die Kirche von unten war sehr voll gewesen, also muss man sagen, ein Raum ein bisschen größer als der hier und der war also auch so voll, oder noch voller Leute haben draußen auch im Flur gestanden, also sowas. Ich würde sagen, sowas war dann für uns schon sehr voll, das war ungewöhnlich voll. Und infolgedessen wurde dann die Antifa in Berlin gegründet. Und zwar wurde dann eine Liste rumgegeben und haben die Leute ihre Postadressen raufgeschrieben, weil es gab ja kein Handy, es gab kein Internet. Telefone waren absolute Raritäten in der DDR, also auch diese normalen Telefone. Und dann wurden halt alle, die sich da aufgeschrieben haben, wurden dann tatsächlich auch postalisch angeschrieben. Ihnen wurde der Termin gesagt, wann sie dann wieder kommen könnten mit der Post. So verschickt oder wenn sie erreichbar hingebracht in die Briefkästen geschickt. Und lange Rede, kurzer Sinn: 14 Tage später gab es dann ein erstes Treffen, würde ich denken, mal so in etwa nach Erinnerung. Und da waren so 100 Leute etwa. Und das waren nur teilweise die Leute, die auch bei der Veranstaltung waren, interessanterweise, sondern das hat sich rumgesprochen. Es waren viele junge Leute. Ich war zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt, glaube ich. 24 Jahre. Aber da waren viele, viel jüngere Leute, 17, 16-Jährige, 20-Jährige, es waren aber auch viel ältere dabei. Und wir haben dann angefangen, Antifa zu machen. Und zwar haben Arbeitsgruppen gegründet, Foto-AG, eine Theater-AG, eine Sport-AG, eine Kaffee-AG. Also wir haben natürlich in diesem KVU gab es auch einen Tresen und so. Und wir haben also einmal im Monat einen Antifa-Tag gemacht, haben dort Filme gezeigt. Auf dem Fernseher, weil Beamer gab es noch nicht. So. Und ja, haben auch Aktionen gemacht, so ziemlich viele, so haben, also Leute sind losgegangen und haben halt versucht, Nazis zu fotografieren. Und sie zu identifizieren. Das hat mehr oder weniger gut oder schlecht geklappt. Wir haben uns aber auch, und das ist halt ganz interessant, ganz wichtig, worüber ich auch ein bisschen erzählen will, wir haben eine Zeitung gemacht. Und Zeitung machen, also Samizdat, sagt man ja immer, also Untergrundzeitung zu machen in der DDR war nicht so einfach, weil es gab ein staatliches Medienmonopol, es gab ein staatliches Monopol über Druckereien, über Druckmaschinen, über Zeitungen. Du konntest nicht einfach irgendwo dahin gehen und sagen, hier, druck mal so. Es gab ja sowieso gar keine Druckmaschinen. Die Digitalisierung war noch nicht großartig vorangeschritten, also Computer waren eigentlich, es gab kaum oder gar keine Computer, meistens in Betrieben. Elektrische, wenn wahrscheinlich Leute in ihren Sekretariaten elektrische Schreibmaschinen hatten, waren sie schon happy so. Ja, okay, wir haben also Zeitung gemacht und zwar lief das so und wir haben uns, danke, es gab da zu dem Zeitpunkt in der Umweltbibliothek, die hatten dann eine Möglichkeit, die schaffen tatsächlich Zeitung zu machen, die Umweltblätter. Ja, und die Druckmaschine wurde von Abgeordneten der Alternativen Liste Westberlin, also so hießen die Grünen damals in Westberlin, in den Osten geschmuggelt, illegal, als Diplomaten wohnen die. Na, scheiße, warum geht denn das nicht? Ah ja. Als Diplomaten wurden die nicht kontrolliert und da haben die im Kofferraum sowas hier, also 1986 wurde diese Maschine nach Ostberlin geschmuggelt. Das ist eine Wachsmatrizenmaschine. Kennt jemand Wachsmatrizenmaschinen-Druckverfahren? Also es ist wie folgt. Also diese Maschine, es gibt eine Webseite auch über die DDR-Opposition, da wird gesagt, diese Maschine, auf so einer Maschine hat die, die ist so aus den 30er Jahren, auf so einen Maschinen hat der Widerstand schon im Dritten Reich seine Flugblätter gedruckt. Also ganz schnell, Wachsmatrizenverfahren, es gibt eine Matrize, es gibt also eine mit Wachs beschichtete Matrize, darüber ist Papier, dann gibt es so eine Perforation. Man schreibt dann auf dieser, man spannt es so ein oder man mit Hand schreibt es so und dann wird das Papier so durchgepiekst, so Löcher, und dann wird es eingespannt mit Farbe und dann wird das geleiert und durch Kontakt wird dann halt so Papier bedruckt. Die Sache ist so, dass so eine Matrize maximal 100 Exemplare, 100 bis 1000, nee, mehr, Moment, das ist auf Ormic, also knapp. Also 500 bis 1000, würde ich mal sagen, Exemplare, also Seiten drucken kann, dann ist so eine Matrize hin, dann musst du die wegschmeißen. Also auch diese Matrizen, also das ganze Material, Farbe, Matrizen, musste man immer wieder aus dem Westen reinholen. So. Das Druckpapier, also das Papier, war so, dass man in der DDR nicht so ohne weiteres, Schreibmaschinenpapier. Das war Schreibmaschinenpapier, ziemlich miese Qualität, auch 500er Packs, gab es in Schreibwarenläden, hat man so nicht bekommen. Normalerweise musste man hingehen, bekam man ein Paket im Monat unter Vorlage seines Personalausweis und Registrierung auf Listen. Dann wurde es dann gleich weiter, der Typ sowieso hat heute 500 Exemplare, Schreibmaschinen, dann wusste die Stasi gleich Bescheid. So, da musstest du dir das alles erstmal zusammen besorgen und dann wurde gedruckt. Also schnell diese Maschine wurde 87, ein Monat nach dem Überfall von Nazis auf die Zionskirche, wurde ein Monat später die Umweltbibliothek, das Gemeindehaus der Zionskirche von der MFS überfallen und die Leute, die da gerade die Umweltblätter gedruckt haben, wurden verhaftet und die Maschine beschlagnahmt. Die Maschine kam erst irgendwann nach der Wende, wurde die zurückgegeben. Dann wurde eine neue Maschine besorgt. Die sah dann so aus. Also die Maschine, das ist mit Handleiern noch, ne? Handleiern, Handkurbel. Diese Maschine wurde dann danach besorgt auf den gleichen Weg. Die ist schon elektrisch. Wow. Aber im Prinzip die gleiche technische Soße, also so sah dann GH, ne? Das ist die Farbe und oder so in so Tuben und so. Genau, damit wurde das dann gemacht. Das ist so die Umweltbibliotheksdruckerei so in etwa gewesen. Genau, und wir haben dann irgendwann auch ganz schnell und das fertige Produkt sah dann so aus. Erstmal, so kam das dann, wenn es fertig gedruckt war, hast du dann lauter so eine Stapel gehabt und dann war hier angesagt Stuhltanz. So, ne? Also Stühle im Kreis, jede Seite rauf und dann rumrennen, blablabla, bling, bling, bling, bling, Klammeraffe in die Ecke, beiseite gepackt. Und das Ergebnis sah dann so aus. Das ist die Ausgabe 1 und 2 der Ostberliner Antifa-Zeitschrift. Erschien Nummer 1 im Juli 89 und die Ausgabe 2 erschien im November 89. Es gab dann noch eine Nummer 3 im März, April 90 und dann mehr gibt es nicht. Aber die im April ist dann schon mit schon in Hinkelstein, in Friedrichshain mit Richen auf der Druckmaschine gedruckt worden. Wenn ich euch vertraue kann, dass ich die wieder zurückgebe, dann würde ich die jetzt einfach mal hier so zur Ansicht in die Runde geben. Ja, aber ich möchte die gerne zurückhaben. Ich kürze jetzt ab. Ich könnte noch ganz viel erzählen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Lest das Buch und ich möchte euch noch darauf hinweisen, ihr könnt euch auch gut informieren im Internet. Zusätzlich, es gibt eine Webseite, die heißt, die betreiben wir schon seit vielen Jahren über den Herausgeber, also über die Zeitschrift Telegraph. Das ist sie. Also das ist sozusagen jetzt ein Screenshot von der Seite. Das ist die Internetadresse antifa-nazis-ddr.de. Besser lesbar in dem Buch. Wir sammeln alles, was wir von Nazis und Antifa in der DDR kriegen können, Fotos, Bilder, Dokumente. Und DDR heißt für uns natürlich, heißt für uns auch 1990, also auch bis zum 3. Oktober 90. Alles, was wir finden können, was uns gegeben wird, danke nach Potsdam auch, weil wir haben jetzt auch endlich Dokumente von Potsdam bekommen und hoffen, da noch mehr zu kriegen. Also das ist sozusagen ein Quell von Dokumenten. Da gibt es auch die Antifa-Zeitung als PDF. Die könnt ihr euch dann in Ruhe reinziehen. Ja, vielen Dank, dass ich reden durfte. Ich will noch einen Satz sagen. Es gibt, also abschließend, was für mich auch wichtig ist, wenn Leute sich über die DDR, mit der DDR befassen und historisch sich mit der DDR befassen und Sachen dazu machen über Rassismus und Antisemitismus und Faschismus und Antifa und so, dann ist es nicht selten so, dass sie diese Sachen benutzen, um also zu belegen, dass die DDR ein Unrechtsstaat war, gleichbedeutend mit dem Nationalsozialismus und dass das DDR-Unrecht gleich dem NSDAP-Unrecht ist. Und ich finde das ungeheuerlich, also das ist nicht mein Ansatz. Ich mache hier SED-Kritik, aber ich mache kein SED-Bashing und DDR-Hass und Antikommunismus, also Antifaschismus, also historische Aufarbeitung von Rassismus und Antisemitismus in der DDR zu benutzen, um Antikommunismus zu schüren und zu belegen, das einzige freie Gesellschaftsordnung der DDR, in Deutschland ist der Kapitalist, die kapitalistische BRD ist so ein hanebüchener Scheißdreck. Und an dem beteilige ich mich nicht. Das wollte ich zum Schluss nochmal sagen. Also okay, vielen Dank.